sieht. Und da man deinen Preis, den unser Helikon am besten weiß, auch außer dessen Grenzen sieht, dein Verdienst ist auszulegen, vor Gott dem als wir vergehen. Schweigen wir und zeigen dadurch dir, dass unser Dank zwar mit dem Munde nicht, doch desto mehr mit unseren Herzen spricht.